Ich bedauere das Vorgefallene zutiefst und entschuldige mich hier in dieser Hauptverhandlung und in aller Öffentlichkeit bei den geschädigten Damen. Zitat Ende. Mit fester Stimme, stehend, den Kopf hoch erhoben, wandte sich der Angeklagte, der Schweizer Helxkabi, an das Gericht. Zuvor hat sein Anwalt sein Geständnis verlesen. Der 44-Jährige gab zu, die Quandt-Erbin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten und drei weitere Frauen verführt und um über 9 Millionen Euro betrogen zu haben. Wer wie Frau Klatten und eine Frau aus Niederbayern die Affäre beenden wollte, wurde zudem mit intimen Bildern ihres Liebesverhältnisses erpresst. Oberstaatsanwalt Anton Winkler. Der Angeklagte hat ein Geständnis über seine Verteidiger ablegen lassen, das zwar nicht jetzt sehr umfassend war. Die Staatsanwaltschaft hat nachgefragt nach dem Verbleib des Geldes, hat nachgefragt nach den Videos, hat nachgefragt nach Hintermännern. Das alles sollte und wollte nicht beantwortet werden. Und insofern muss man natürlich abwarten, inwieweit das Gericht dieses Geständnis tatsächlich strafmildernd bewertet. Laut Winkler müssen die vier geschädigten Frauen nun nicht vor Gericht erscheinen. Ihnen bleibt eine wegen ihrer Prominenz für sie sicherlich peinlich Zeugenaussage erspart. Über die Entschuldigung hinaus will der Angeklagte aber offenbar nichts mehr sagen. Wo das Geld ist, wer seine Hintermänner sind und wo die Videos geblieben sind, die er heimlich von intimen Treffen mit den Frauen aufgenommen haben will, diese Fragen der Staatsanwaltschaft sollen unbeantwortet bleiben. Er habe Bilder oder Videoaufzeichnungen von kompromittierenden Szenen. Hier gibt es auch wieder zwei Varianten. In einem Fall hat er gesagt, die Mafia sei an dieses Material gekommen und die verlange nun von ihm das Geld und er muss das von ihr verlangen. Und im zweiten Fall sagt er ganz klipp und klar, entweder ich krieg von dir Geld oder ich gebe das an die Familie, an die Öffentlichkeit weiter. Am Vormittag drängten hunderte Besucher und Journalisten in den Gerichtssaal. Vor allem bei den Frauen war die Neugier groß wie der Gigolo. Dieses Wort hörte man oft wohl aussieht. Er ist mittelgroß, schlank, dunkelblond. Er trug einen dunkelgrauen Dreiteiler mit dunkler Krawatte und eine schwarze Hornbrille. Dem minutenlangen Blitzlichtgewitter hielt er ruhig und völlig gelassen stand. Er blickte offensiv in die Linsen der Kameras, ein paar Mal lächelte er sogar. Trotz Geständnis, dem Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe, unter anderem wegen zweifacher versuchter Erpressung, jeweils im besonders schweren Fall. Wenn er den Opfern den Weg vor Gericht erspart, dann ist das mit einem dementsprechenden Strafnachlass zu bewerten, aber in jedem Fall hat er mit einer Haftstrafe zu rechnen. Im Prozess könnte es schneller gehen als gedacht. Die Staatsanwaltschaft hat bereits 9 Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Das Urteil könnte noch heute fallen.